sind Geister. Ohne mich wirst du dich nicht mehr weiter spüren. Deine Haltung lässt mich weiterleben und das Dogma ist mein Begleiter. Wenn ich weiche, wirst du nichts als Leere fühlen. Die klugen Lehren können so deutlich überzeugen, dass selbst die Denker über Leichen gehen. Die freie Meinung weicht den festgelegten Regeln und jeder neue Glaube drängt sich auf, bis alle folgen müssen. Durch mich sind Tausende gestorben, doch niemand will von der Droge lassen. Es braucht so viel Willensstärke, um zu widerstehen. Ich werde wichtig durch Versuchung, doch euer Sturz ist die Verheißung. Was muss noch umstürzen, damit sie nicht mehr weiterziehen? Mein Weg ist voll von Träumen längst vergangener Zeiten. Traditionen mussten weichen. Sind sie's nicht leid, schon wieder ihrem Drang zu folgen? Und längst erreicht es, durch ihre Blindheit zu zerstören. Als wäre das Folgen ein festes Element in unseren Genen, so müssen sie wieder in neuen Reihen stehen. Muss ich Geschichte unendlich wiederholen? Oder gibt es einen Ausweg aus der Falle? Als wäre Klarheit ein Merkmal, das nur Einzelne besitzen. Als wären wir Schafe, die sie nun endlich richtig fühlen. Dabei ist die Wahrheit komplexer als das Denken. Und es gelingt keinem Konstrukt, sie einzufangen.